Alter Mann, du musst nicht traurig sein. Irgendwann holt die Zeit jeden ein. Das Leben fliegt vorbei bei schwerer Schinderei, bei dummer Gafferei, geübter Flunkerei, bei Erbsenzählerei. Das Leben fliegt vorbei bei böser Schnüffelei, bei mancher Kinderei. Manchmal auch ganz high, fliegt es ganz schnell vorbei. Das Leben fliegt vorbei, ganz furchtbar schnell vorbei. Alter Herr, dort am weiten Strand, schaust oft aufs Meer und selten nur aufs Land. Dein Blick ist matt und dein Schritt wiegt schwer. Fühlst dich so satt und sagst, da kommt nichts mehr. Das Leben fliegt vorbei bei steter Gängelei, bei Fallspielerei, bei mancher Liebelei. Ja, Deutelei, das Leben fliegt vorbei bei Einsiedelei und Faulenzerei. Und manchmal auch ganz frei, fliegt man ganz frei vorbei, am Leben frei vorbei, das Leben fliegt vorbei. Alter Mann, du musst nicht traurig sein. Irgendwann holt das Meer jeden heim. Du bist nun zu Haus, haust ins Irgendwo. Treib ruhig hinaus, wir folgen dir sowieso. Nicht immer jugendfrei, fliegt es ganz rasch vorbei. Und meist nicht sorgenfrei, fliegt es an uns vorbei. Das Leben fliegt vorbei, das Leben fliegt vorbei.